Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 49. Deutschland in Europa. Von Özlem Özgül Dündar. Hier ist die Pädagogische Akademie in Bonn. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rats sind in kurzer Fahrt vom Alexander-König-Museum, vom Eröffnungsfestakt hierher gefahren. Und die Stadt Bonn hat sich größte Mühe gegeben, diesen Weg so schön wie möglich zu gestalten. Bonn. 1. September 1948. Erste Plenarsitzung. Mit Akten und den dazugehörigen parlamentarischen Mitgliedern, Pressevertretern, Beobachtern, Gästen und so weiter. Wir haben die Aufgabe, Anton Pfeiffer, CSU, ein Grundgesetz zu schaffen, auf dem in diesem Teil Deutschlands, der durch diesen Parlamentarischen Rat vertreten wird, sich die ganze staatliche, die wirtschaftliche, ich darf sagen, die moralische Ordnung, die ganze Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik aufbauen muss, einen Boden zu legen, der uns gestattet, aus eigener Kraft alles zu tun, was wir für den Wiederaufbau Deutschlands leisten können, und der auch den Weg öffnet für Deutschland wieder hinein in die große europäische Völkerfamilie. Wir sind nur Geister, die ihre verlorenen Gedanken aufsammeln, die versuchen, sie wieder zum Vorschein zu bringen, wieder zum Leben zu erwecken, die versuchen, die Spuren ihrer Arbeit aufzudecken. Wir Vertreter des Parlamentarischen Rates hier in diesem Saale vertreten 46 Millionen Deutscher. Konrad Adenauer, CDU. Meine Damen und Herren, für jeden von uns war es eine schwere Entscheidung, ob er sich bei dem heutigen Zustand Deutschlands, bei der mangelnden Souveränität auf dieses Teil des Deutschlands zur Mitarbeit zur Verfügung stellen dürfe und solle. Seit nunmehr mehr als 3 Jahren lebt das deutsche Volk in einem Zustand zwischen Waffenruhe und Krieg. Karl Arnold, CDU. Dieser Krieg ist formell immer noch nicht beendet. Diese Tatsache ist eine schwere psychologische deutsche Gemütsbelastung und eine Hemmung für den Aufbruch seiner Kräfte. Bei der seelischen Lage Deutschlands könnte die so vordringliche Neuordnung Europas mit unvergleichlichen und fruchtbaren Impulsen erfüllt werden, wenn die Alliierten dem deutschen Volke den Frieden geben würden. Die 3 Mächte, die sich entschlossen haben, diesen Rat ins Leben zu treten, ließen sich dabei von der Absicht leiten, dass dem politisch völlig auseinandergebrochenen deutschen Volke eine neue politische Struktur gegeben werde. In seinem Interesse, aber auch im Interesse Europas und der gesamten Welt. Und darum müssen wir die uns gebotene Möglichkeit nutzen, um den jetzigen unmöglichen politischen Zuständen in Deutschland ein Ende zu bereiten. Denn, meine Damen und Herren, einmal muss ein Anfang gemacht werden. Und einmal muss Schluss sein mit dem ewigen Weiterwursten und Auseinanderfahren. Mehr als 70 Jahre ist es her. 70 Jahre bedeuten nichts für die Erde, nichts für das Universum. Aber für einen Menschen ist es ein ganzes Leben, 70 Jahre. Lang genug, wie es scheint, für eine Nation, ihre Geschichte vollständig zu verdrängen, zu vergessen. Ihre Geschichte wie eine Sage zu behandeln, deren Ursprung man nicht mehr kennt. Eine Geschichte, deren Wahrhaftigkeit man anzweifelt, an die man wie an ein Märchen zurückdenkt. Ein grausames Märchen aus längst vergangener Zeit. Tausende sind mit unbekanntem Ziele deportiert worden. Von Hunderten weiß man, dass sie verdorben und gestorben sind, darunter Kinder. Carlo Schmidt, SPD. In der Ostzone hindert ein allgemeiner Terror und das dichte Netz einer Partei die sich zum billigen Werkzeug einer politischen Polizei hat machen lassen, die Bevölkerung an wirksamer Verteidigung. Und man steht an einem Punkt wie vor 70 Jahren, streitet über die gleichen Themen. 1949 trat Veränderung ein, weil das, woraus man gerade gelaufen kam, noch tief in den Knochen der Überlebenden lag. Die Asche der Toten noch in der Luft zu riechen war, noch auf den Gräsern und Feldern und in den Ritzen der Häuser und in den Ritzen der Gehirne steckte. 70 Jahre hat es gedauert, bis auch die letzten Spuren weggeflossen sind, mit dem Regen und dem Blut davongeflossen. Und die letzten Zeugen. 8. September 1948. Zweite Plenarsitzung. Meine Damen und Herren, zur Demokratie gehört weiter die Anerkennung des Satzes, dass Recht vor Macht geht. Ich glaube, dass das Grundgesetz eine Bestimmung enthalten sollte, die besagt, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts unmittelbar geltendes Recht in diesem Lande sind. Weiter sollte man eine Bestimmung vorsehen, die es erlaubt, im Wege der Gesetzgebung Hoheitsbefugnisse zu übertragen auf internationale Organisationen. Ich glaube, dass dieses Grundgesetz durch eine solche Bestimmung lebendig zum Ausdruck bringen würde, dass das deutsche Volk zumindest entschlossen ist, aus der nationalstaatlichen Phase der Existenz in die übernationalstaatliche Phase einzutreten. Wohin gehören wir? Das ist die Frage, die im Raum steht, in ihm schwirrt, ihn befüllt und ihn bedrängt und auf uns drückt und uns bedrängt und uns auf die Augen, die Lippen drückt und bis in unsere Nasen und Ohren hineindringt. Gehören wir dazu oder nicht? Damals, 48, wollten wir so sehr zur europäischen Gemeinschaft gehören. Wir wollten es so sehr. Diese Gemeinschaft, die uns wie Kinder unter Aufsicht genommen hatte, die uns unsere Souveränität genommen hatte. Weil wir unermessliches Leid über sie gebracht haben, haben sie uns nicht aus den Augen gelassen, haben uns kein friedliches Leben zugetraut. Zu Recht, ja. Zu Recht. Mag man uns wegen dieses Aufrufes schelten. Nur der ist ein Patriot, der durch die Freiheit seines engeren Vaterlandes hindurch das große Vaterland will, dass das Vaterland von unser aller Vaterländern ist, der Vaterländer der Sieger und der Besiegten dieses Krieges. Und das da heißt Europa. Dann aber haben sie uns wieder aufgenommen in ihren Kreis und uns wieder freigelassen aus ihren Händen und uns wieder zugetraut und auch ihre Zukunft mit in unsere Hände gelegt, sind mit uns durch alle Etappen der europäischen Gemeinschaft durchgegangen, bis schließlich 1993 die Europäische Union gegründet wurde. Und nun wollen viele dieser Gemeinschaft, diesem Europa, den Rücken zukehren? Möchten die Besatzungsmächte sich der Verantwortung bewusst sein, die sie als sie sich zu Herren unseres Schicksals aufwarfen? Carlo Schmidt, SPD. Ein geeintes demokratisches Deutschland, das seinen Sitz im Rate der Völker hat, wird ein besserer Garant des Friedens und der Wohlfahrt Europas sein als ein Deutschland, das man angeschmiedet hält wie einen bissigen Kettenhund. Wir sind gern bereit, die Souveränitätsrechte auf den verschiedensten Gebieten an eine höhere, übernationale politische Einheit abzutreten. Aber die Abtretung solcher Souveränitätsrechte darf nicht nur einseitig vom deutschen Volk verlangt werden, wie es zum Beispiel hinsichtlich der zukünftigen Organisation des Ruhrgebiets geplant ist.

die darin im Kampf der Bestialität gegen den Menschen sahen, einen Trost. Carlo Schmidt, SPD. Wir hatten gedacht, dass an die Stelle eines national-egoistischen Wirtschaftens etwas treten würde, das man Weltwirtschaft nannte und das sich für uns in erster Linie konkret darstellte als Europäisierung der europäischen Wirtschaft. Wie sehr ein Staat sich zu Europa rechnet, das wird einmal daran zu ermessen sein, wie viel er von seiner ökonomischen Souveränität bereit sein wird, in diese Genossenschaft einzubringen. Dieses Europa kann nur errichtet werden, wenn sämtliche Staaten, die sich dazu rechnen wollen, auf wesentliche Bestandteile ihrer Souveränität verzichten und sie einer gesamteuropäischen Föderation übertragen. Wir wissen, dass auch in anderen Ländern starke politische Bewegungen für diese Ideen kämpfen. In den Darlegungen des Vertreters der Deutschen Partei, des Abgeordneten Dr. Hans-Christoph Seebohm aus Niedersachsen, hieß es: Es ist selbstverständlich, dass Europa ohne ein wiederhergestelltes Deutschland wirtschaftlich und politisch unmöglich ist, dass es immer krank sein wird und der Vernichtung preisgegeben ist. Dass es also aber andererseits die Wiederherstellung Deutschlands nicht von außen erwartet werden kann, sondern im Wesentlichen von uns selbst in die Hand zu nehmen ist. Und dass es deshalb die Aufgabe ist, für diejenigen Menschen, die heute deutsch sein wollen, dass sie den Willen haben zu Europa, dass sie Europäer werden wollen. Ein Apparat wie die Europäische Union kann den einzelnen Bürger und die einzelne Bürgerin überfordern. Und es wird immer wieder Gesetze und Regelungen geben, die scheinbar keinen Sinn machen. Aber sich deswegen von Europa abzuwenden, ist kurz gedacht. Menschen in diesem Land nehmen die politischen Errungenschaften seit Mitte des 20. Jahrhunderts als selbstverständlich. Sie haben vergessen, was uns damals getrieben hat. Wir sind nur Geister einer vergangenen Zeit. Es ist alles selbstverständlich. Nichts, wofür sie kämpfen müssen. Etwas, das da ist und immer sein wird. So wie die Werte, die uns verbinden, immer einfach so da sein werden. Eine ungeheuerliche Selbstverständlichkeit. Durch alle Völker Europas geht nach diesem 30-jährigen Kriegszustand, der für uns auch im vierten Jahr nach Ende der Kampfhandlungen noch nicht einmal formell beendet worden ist, eine ungeheure und verzweifelte Sehnsucht nach einem Mindestmaß an Sekurität, Wohlstand und Freude. Walter Strauß, CDU. Sekurität und Wohlstand sind die Voraussetzungen zur Lebensfreude. Ohne Lebensfreude wird die Gefahr des Nihilismus, die über Europa schattet, noch größer werden. Lebensfreude des Einzelnen in allen Völkern ist das, was das Leben überhaupt ermöglicht. Es wird eine der vordringlichsten Aufgaben des künftigen deutschen Parlaments sein, die gesetzlichen Maßnahmen zu treffen, die wirtschaftliche Machtzusammenballungen verhindern und den Missbrauch wirtschaftlicher Macht. Ein Zustand kollektiver Sicherheit, das war das Ziel 1948. Das war das große Bestreben. Heute stehen Menschen müde vor den Toren Europas. Der Gedanke an Gemeinsames wird schwächer, einfach immer schwächer. Eine Öffnung nach außen zum Internationalen, wieder Teil der europäischen Völkerfamilie werden, 1948, das größte Bestreben. Heute weg. Der Gedanke weg, einfach weg. 1948 wollten wir von dem Nationalen wegkommen, unsere Gemeinschaft öffnen, wirtschaftlich, sozial. Heute schotten wir uns ab, betreiben Nationalismus auf europäischer Ebene, bauen unsere Grenzen stärker aus, sind froh, dass Deutschland keine Grenzen am Mittelmeer hat. Der Gedanke vom Internationalen hat in den Köpfen der Menschen auch seine Grenzen. 1948 bedeutete Internationalsein auch kollektive Sicherheit durch die Vernetzung mit anderen Ländern. Ein Garant für den Frieden sollte Deutschland werden, mit einem festen Sitz im Rat der Völker. Dieser Rat reicht 2019 nur bis zu den Grenzen Europas. Der Rat der Völker meint nur noch die Völker Europas, nicht die Weltgemeinschaft. Meine Damen und Herren, Hermann Schäfer, FDP. Das Zeitalter der Weltkriege, in die uns ein feindseliges Schicksal hineinverdammt hat, hat im Grunde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen Anfang genommen. Damals begann die Abkehr von der Vorstellung, dass alle Güter dieser Erde allen Menschen zugänglich sein müssten. Wir hatten geglaubt, dass bei dem Verfassungswerk, zu dem wir hier zusammengetreten sind, auch die Möglichkeit gegeben wäre, einen deutschen Beitrag zur Wiederkehr einer Politik des freien Menschentums zu beginnen. Heute geht es um Abschottung. Je mehr, desto besser. Der Gedanke, Grenzen zu öffnen. Weg. Eine Wertegemeinschaft zu sein. Weg. Sie haben es nicht am eigenen Leib erfahren. Sie haben es nicht gesehen und nicht erlebt. Die Bomben über dem eigenen Kopf. Das eigene Zuhause in Trümmern. Sie haben es nicht gespürt. Den Hunger im Magen. Sie haben es nicht gesehen. Den Tod ihrer Familien und Freunde. Die Bomben auf den Köpfen ihrer Liebsten. Die Zerstörung von Land und Menschenkörpern. Sie haben es nicht gesehen. Den Mord an Millionen. Die Leichenberge. Das macht sie gleichgültig. Das macht sie ignorant. Sie sehen nur sich. Und keinen anderen. Sehen den Frieden nicht. Sehen nicht, was es heißt, ohne Frieden zu leben. Sehen nicht, was Krieg bedeutet. Meine Damen und Herren. Hans-Christoph Seebohm, DP. Nur wenn das Ruhrstatut der Anfang dazu ist, die gegenseitige Unterstützung in der Erhaltung des Friedens zu erreichen, dann allein wird es der europäischen Verantwortung und Aufgabe gerecht, die seine Unterzeichner zu tragen haben. Dieses Ziel wird nur erreicht werden, wenn die Gleichberechtigung aller Völker Europas bei diesen Aufgaben im Rahmen einer europäischen Föderation gesichert ist. Sie bedarf dazu des Vertrauens der europäischen Völker zueinander und zu sich selbst. Das deutsche Volk ist bereit. Es ist die Stunde Null gewesen. Und wir hatten die Möglichkeit, aus dieser Katastrophe, die wir durchlebt haben, eine neue Ära einzuleiten. Eine Zeit des echten Friedens. Eine Zeit der Vorbereitung Europas. Wir haben gelernt. Aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und wir werden dieselben Fehler nicht wieder und wieder begehen. Wir werden nicht im Hamsterrad stecken. Nein. Wollen Sie noch ein gemeinsames Europa? Nein. Wollen Sie kein Europa? Nein. Was wollen Sie denn wirklich? Nein. Helene Wessel, Zentrumspartei. Darum hat nicht nur das deutsche Volk, sondern haben alle, die mit heißem Herzen Europa wollen und den europäischen Zusammenschluss ersehnen, das gemeinsame Interesse daran, dieses Europa, diese europäische Föderation so schnell wie möglich zustande zu bringen. Wir haben gekämpft für ein gemeinsames Europa. Betrachte ich die Jahre seither und wo die Bundesrepublik jetzt steht und wo Europa jetzt steht, ist es wie ein Wunder. Ein konstitutionell geeintes Europa, ein Europa des Friedens und der Freiheit ist tatsächlich geboren. Aus den Trümmern der Geschichte. Etwas noch nie Dagewesenes. Dieser Zauberstaat des Friedens wird nun angegriffen. Heinz Renner, KPD. Es gibt nur eine Gruppe, nur eine Macht in Deutschland, die wirklich Demokratie, Frieden, Sicherheit und einen Wiederaufbau Europas verbürgen kann. Das ist die deutsche Arbeiterklasse. Man dränge uns nicht in die Situation eines Kolonialvolkes hinein. Deshalb sagen wir Kommunisten Nein zum Ruhrstatut. Wir sagen Nein zu ihrem Verfassungsentwurf, Nein zum Besatzungsstaat und Nein zu dem westdeutschen Separatstaat. Wir sind Geister, die in der Geschichte umherschwirren. Ich suche nach unseren Spuren, die wir hinterlassen haben. Ein Europa der Grenzen habe ich mir nie erträumt. Ein Europa der Abschottung habe ich mir nie gewünscht. Aus der Katastrophe haben wir einen Frieden geschaffen, der 70 Jahre hielt. In Deutschland. Ich schaue mir dieses Europa an. Schaue in unsere Gesichter von 1948, wie wir voller Erwartungen in dieses Parlament gegangen sind, wie wir unsere Plätze dort eingenommen haben, in der Erwartung, etwas Großartiges zu leisten. Wir haben gedacht, wir stehen am Anfang von etwas. Auch das war vielleicht der Anfang vom Ende. Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes. Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk